dass alle psychagogischen Künste uraltes jüdisches Erbgut sind, wird demjenigen klar sein, der die Rolle des Weibes in der biblischen Geschichte selbst nur flüchtig studiert und die Wiederkunft des Gleichen in ihrer erschütternden Beweiskraft beim Vergleiche von einst und jetzt auf sich einwirken lässt. Ob es nun aber Abraham ist, der einem redlichen Könige seine Sarah als Schwester präsentiert, diese ihn zum Beischlaf verleitet und der die Wahrheit erfahrende König dann voll Reue und Entsetzen seine Sünde durch zahlreiche Geschenke und Viehherden an dem beleidigten Gatten zu sühnen versucht, worauf dieser triumphierend von dannen zieht, ob nun das Volk Israel dem Wüterich Holofernes die schöne Judith zuschanzt, welche ihr Volk, nachdem sie den Feldherrn auf dem Lager der Wollust gewonnen hat, durch Meuchelmord rettet, oder aber endlich, ob Esther die ungeheure antisemitische Welle, die ganz Persien damals wie heute durchflutet zu haben scheint, noch in letzter Stunde abzuhalten wusste und den König dazu vermochte, seine artgetreuen Berater zu töten und den Vertretern der Kinder Israels sein Vertrauen zu schenken, was mit einem ungeheuerlichen Hinmetzeln sämtlicher Zionsfeinde endete. Immer wieder und wieder war es das Weib, das mit verschlagener List als Abkommandierte ihres Volkes jene psychagogischen Kämpfe und Künste meisterlich zu vollführen wusste, die nun einmal der Grundstruktur Israels entsprechen. Und wiederum wird es nun die wichtigste Aufgabe für den Deutschen sein und bleiben, Gesetzmäßigkeit und Analogie von heute derart wahrhaft zu erkennen, dass er die theoretische Einsicht zur praktischen Nutzanwendung auf den jeweilig vorliegenden Einzelfall unserer Tage anzuwenden und zu nutzen erlernt. Was nun aber Zion das Geschäft jeden ihm gefährlichen Deutschen, wenn die früher erwähnten Mittel nicht genügen sollten, mit einem abkommandierten Weibe zu versorgen erleichtert, ist zweierlei. Zum ersten die merkwürdige Anziehung, die gerade auf den unverfälschten Germanen die Jüdin nun einmal ausübt, trotz des Abgestoßenwerdens aufgrund theoretischer Überzeugungen. Zum zweiten aber die gerade beim deutschen Manne unzweideutig feststellbare Passivität und abwartende Haltung in Dingen der Erotik. Das gesellige Leben ist bei den guten Deutschen wenig entwickelt. Zumeist beschränkt es sich auf das Zufällige der Familienmitgliedschaft sowie auf die männlichen Gemeinschaften, wie sie durch die Schulzeit, das Studententum, die Partei oder den Stammtisch gegeben sind. So ist denn für die meisten Deutschen die Auswahl in der Weiblichkeit eine geringe und bei der erotischen Fantasielosigkeit namentlich des norddeutschen Mannes ist es ein leichtes, ihm jene Frau zuzuschanzen, die, mit Aufträgen Zions bis an die Zähne bewaffnet, bereits mit einer seinen wohlstudierten Charaktereigenschaften gemäßen Rolle an den Ahnungslosen herantritt. Dies Herantreten, aber ohne jegliches Aufsehen durchzusetzen, wird von dem in den Künsten Zions Erfahrenen sicherlich mit der blasierten Selbstverständlichkeit in die Wege geleitet, mit der der Mechaniker altgewohnte und altvertraute Handgriffe an 100-mal bedienter Maschine schier automatisch vornimmt. Ein völlig harmloses Ehepaar lernt die Auserkorene zufällig kennen. Die Schwester eines Freundes macht von ungefähr ihre Bekanntschaft und der Patient, auf den es eben ankommt, befindet sich im Handumdrehen in eifrigster Behandlung. Diese aber besteht namentlich bei geistigen Arbeitern in einer merkwürdigen und sonst bei Frauen wenig anzutreffenden Vertrautheit mit der Materie, einer bei der holden Weiblichkeit ach so selten zu beobachtenden Anteilnahme und Bewunderung für die ungemeinen Geistesgaben des zu Gewinnenden, und die Abkommandierte braucht nur in der nötigen Beständigkeit und Beharrlichkeit die Wege ihres Opfers zu kreuzen, auf dass dieses ihr in kürzester Zeit auf Gnade und Ungnade verfallen sei. Und so kann denn zusammenfassend zum allgemeinen Verständnisse dieser sonderbaren Phänomene der Satz ausgesprochen werden, der den Schlüssel zu Zions nie ausbleibenden Erfolgen darbietet: Der deutsche Mann heiratet nicht, er wird geheiratet. So sonderbar solche kühne Verallgemeinerung auf den ersten Blick erscheinen mag, so trifft sie doch zu und wird von demjenigen verstanden werden, der des Deutschen mehr sehnsüchtig verträumte und zaghaft erwartungsvolle als keck zugreifende und eroberungsfreudige Erotik erkennen lernte. Nimmt man zu diesem Spezifikum noch die bei jedem geistigen Arbeiter unbestreitbare Tatsache hinzu, dass er seine Sinnlichkeit zu vergeistigen gewohnt ist und also nicht genugsam überschüssige Aktivität aufbringt, um erotisch selbstständig auf die Suche zu gehen, so sind alle Grundlagen verständlich dafür, dass es Zion immer und immer wieder gelang, ihm ein gut vorbereitetes weibliches Geschöpf auf dem Lebensweg zu entsenden, mit der schmunzelnd ausgesprochenen überlegenen Zuversicht, sie wird ihm schon gefallen. Man verzeihe dem Verfasser die Ausführlichkeit, mit der er diese auf den ersten Blick dem Bereiche der Politik wenig gemäße Sache behandelt. Wer aber wie er in so zahlreichen Fällen zu beobachten wusste, wie gerade die tüchtigsten und Zion gefährlichsten Politiker Jüdinnen zugeschanzt erhalten, wer es mit angesehen hat, wie diese Männer nicht nur die Manöver des Eingefangenwerdens nicht durchschauten, sondern die natürlich nicht als Jüdinnen auftretenden Frauen niemals als solche zu agnostizieren wussten, ja die Zumutung der Zugehörigkeit ihrer Ehegefährtinnen zur jüdischen Rasse mit Entrüstung und einem begreiflicherweise von jenen Weibern alsbald geschürten Hass und Rachedurst zu beantworten wussten, der wird die furchtbare Wichtigkeit dieser Frage, die Notwendigkeit einer allzu späten Einsicht in diese allergeheimsten Manöver Zions mit uns verstehen lernen. Und man kann sich die ungeheure Entwertung eines durch Ehe und Kindersegen an ein abkommandiertes Weib geknüpften Politikers nicht groß und verhängnisvoll genug vorstellen, um zu begreifen, was alles Zion damit erreicht. Denn nicht nur, dass bekanntlich auf dem Umwege über das Ehebett, dank dem nach Vertrauen und Mitteilung an eine aufnahmebereite Seele so sehr verlangenden Deutschen alles politisch Entscheidende sofort im feindlichen Lager gewusst wird und demnach die nötigen Gegenmaßnahmen schier gleichzeitig, ja bei der Langsamkeit des Überganges von deutschen Entschlüssen zu deutschen Taten, noch im Voraus getroffen werden können, die von Zion ersonnenen psychagogischen Beeinflussungen, Verwirrungen, Verleumdungen, Anschwärzungen von Freunden und Anpreisungen von Feinden, wie könnten sie besser an Ohr und Herz des gefährlichen Gegners gelangen, als durch die täglich und stündlich wirksamen Einflüsterungen eines geliebten Weibes?